besonderen Grund, aus dem Fenster zu springen. Heutzutage springen viele unserer Frauen aus den Fenstern. Warum springen so wenige Frauen aus einem Flugzeug? Kaum eine Frau springt aus Neugier. Alle Frauen unter 35, die gerne Rockmusik hören oder sich für Biologie interessieren, oder sich für Biologie interessieren, sollen, bevor sie aus dem Fenster springen, bevor sie springen, bei ihm vorbeikommen, hatten sie einen besonderen Grund, aus dem Fenster zu springen. Die gerne Rockmusik hören oder sich für Biologie interessieren, oder sich für Biologie interessieren, sollen, bevor sie aus dem Fenster springen, bevor sie springen, bei ihm vorbeikommen. Fenster zu springen. Hatten sie einen besonderen Grund, aus dem Fenster zu springen? Sie wollen fliegen, fliegen, sie wollen fliegen. Sie wollen fliegen, fliegen, sie wollen fliegen. Alle Frauen unter 35, die gerne Rockmusik hören oder sich für Biologie interessieren, oder sich für Biologie interessieren, sollen, bevor sie aus dem Fenster springen, bevor sie springen, bei ihm vorbeikommen, bei ihm vorbeikommen. Grüße alle Biologinnen. Und alle Biologiker. Alle biologisch Angebaute. Das nächste Stück heißt Rosen aufs Grab.